Reinhard. Reinhard. Good morning. Guten Morgen. Guten Morgen. So Reinhard, I understand that God is the devil is not in control of the world. Also Reinhard, ich verstehe, dass der Teufel die Welt nicht kontrolliert. I understand now he's got no authority. Ich verstehe jetzt, dass er keine Autorität hat. Reinhard, if the devil has no authority, then why is all the mess around us? Reinhard, wenn der Teufel keine Autorität hat, warum haben wir solch ein Durcheinander um uns? Why does God allow the coronavirus? Warum erlaubt Gott den Coronavirus? Why? Warum? Well, listen. Hör doch. Man has free choice. Menschen haben freie Wahl. The psalmist tells us in Psalms 116. Der Psalmist sagt uns in Psalm 115:16. Even the heavens are the Lord's, but the earth is given to the sons of men. Der Himmel gehört dem Herrn, die Erde aber die hat er den Menschen gegeben. You have responsibility over the earth and over your own life. Du hast Verantwortung für die Erde und für dein eigenes Leben. You've messed up this world. Wir haben die Welt durcheinander gebracht. You know what? All the earthquakes, the hurricanes, the tsunamis have nothing to do with God, neither with the devil. Weißt du, all diese Erdbeben, Hurricanes, Tsunamis haben nichts mit Gott zu tun, auch nicht mit dem Teufel. So viele Menschen geben dem Teufel dafür die Schuld. Das war eine dämonische Attacke. And others says, "Oh, this is the judgment of God." Andere sagen, das ist das Gericht Gottes. I tell you what I believe. Ich sage dir, was ich glaube. We have not stewarded this earth well. Wir haben diese Erde nicht gut verwaltet. We have exploited it. Wir haben sie ausgebeutet. Greed of the human race was so big that we've destroyed nature. Die Gier des Menschen war so groß, dass wir die Natur zerstörten. And now we are suffering the consequences of our greed. Und jetzt tragen wir die Konsequenzen für unsere Gier. Die Konsequenzen sind, die Erde ist komplett aus dem Gleichgewicht und das haben wir getan. So, and many of those things that we are experiencing now is nothing else but the consequence of human nature. Viele dieser Dinge, die wir jetzt erleben, sind nichts anderes als die Konsequenz der menschlichen Natur. We understand that we have responsibility. Wenn wir nur verstehen würden, dass wir Verantwortung haben. Responsible for your own life. Du bist verantwortlich für dein eigenes Leben. You're responsible how you handle this world. Du bist verantwortlich, wie du mit dieser Welt umgehst. We are responsible for our brothers and sisters too. Wir sind auch für unsere Brüder und Schwestern verantwortlich. Listen to the early church. Hör dir die Urgemeinde an. They had everything in common. Sie hatten alles gemeinsam. No, so many Christians want to experience the power of the early church, but they're not willing to live like the early church. So viele Christen möchten die Kraft der Urgemeinde erleben, aber sie möchten nicht so leben wie die Urgemeinde. Think about this. Denk darüber nach. Reinhard, I want to experience the glory and the power of the early church. Reinhard, ich möchte die Herrlichkeit und die Kraft der Urgemeinde erleben. Wonderful. Wunderbar. Start to live like that. Dann beginnen wir so zu leben. We are stewards of what we have. Wir sind Verwalter von dem, was wir haben. We are responsible to the care of our brothers and sisters. Wir sind verantwortlich für unsere Brüder und Schwestern. Listen to me. Hör mir zu. Many years ago I said this to Debbie. Vor vielen, vielen Jahren sagte ich zu Debbie, if my prosperity, wenn mein Wohlstand means my brother's lack, I sin. Bedeutet, dass es meinen Brüdern an etwas fehlt, dann werde ich sündigen. Here's what I found out. Weißt du, Folgendes habe ich herausgefunden. Hard for the people who have the prosperity to really act upon that. Es ist schwierig für die, die im Wohlstand leben, wirklich so zu handeln. It's also hard for the people who don't have it. Und es ist auch schwierig für diejenigen, die ihn nicht haben. You know why it's hard? So, weißt du, warum es schwierig ist? I wanna accept. Weil wir es nicht akzeptieren wollen. Truth is, we don't believe that we are steward. Die Wahrheit ist, dass wir nicht glauben, dass wir Verwalter sind. We believe we are owners. Wir glauben, wir sind Besitzer. So we treat our money like we own it. Wir behandeln unser Geld, als ob wir es besitzen. We treat the world like we own it. Wir behandeln die Welt, als ob wir sie besitzen. We treat our own lives like we own it. Wir behandeln unser eigenes Leben, als ob es uns gehört. Treat our wives and husbands like we own them. Wir behandeln unsere Ehemänner und Ehefrauen, als ob sie uns gehören. And we never understand that God has given us stewardship and as stewards we are responsible. Und wir verstehen nicht, dass Gott uns Verwalterschaft übertragen hat. Als Verwalter sind wir verantwortlich. God lets you freely choose to steward badly. Und Gott überlässt uns auch wirklich die Wahl, ein schlechter Verwalter zu sein. You know, for me, one of the greatest, how should I say this, one of the most fascinating attributes of God. Für mich ist eine der faszinierendsten Eigenschaften Gottes. Of course, His love is overwhelming. Natürlich ist seine Liebe überwältigend. You know, like when I mess up and I think about how much he loves me, I say, God, I can never figure this out. Weißt du, wenn ich es vermassle und ich daran denke, wie sehr Gott mich liebt, dann sage ich, Gott, ich werde das nie verstehen. It's like, how? Es ist so wie. But I accept it and believe it by faith. Aber ich akzeptiere es und glaube es. But think about it. Aber denk darüber nach. God has given us stewardship. Gott hat uns Verwalterschaft übertragen. He watches us steward badly and make him mad. Er beobachtet uns, wie wir schlechte Verwalter sind und ein Durcheinander veranstalten. And he doesn't step in to stop us. Und er mischt sich nicht ein, um uns aufzuhalten. Isn't that incredible? Ist das nicht unglaublich? If we would only understand it, wenn wir das nur verstehen würden, we would live very differently. Dann würden wir ganz anders leben. We'll talk one more devotionally about our responsibility and then we talk about God and his nature. Wir werden eine weitere Andacht über unsere Verantwortung reden und dann sprechen wir über Gott und seine Natur. See you tomorrow. Bis morgen.